Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer haben wir 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Wenn auch ihr Lust habt, uns eine Person vorzustellen, dann schreibt uns auf das-a.ch. Und jetzt viel Spaß mit Raten, natürlich erwünscht. Bei A, der Kurzform von Ach. Und heute von und mit Dominik. Also es ist tatsächlich nicht von mir, sondern vom Sascha. Mhm. Der Sascha ist ganz witzig, bei dem Sascha habe ich nämlich schon mal eine A-Folge vor einigen Jahren, möchte ich fast sagen, gewidmet. Wie ihr euch erinnert, Colin McRae. Ah, ja. Und der Sascha hat aber damals nicht wirklich A und Ach gehört, ist aber jetzt gerade sowas von in ein Rabbit Hole gefallen und hat jetzt irgendwie gefühlt in 2 Wochen alles sich angehört. Auf jeden Fall ist er der darüber regelmäßig auch twittert? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nein, okay. Nee, weil da gibt es ja die schwarze Null oder so? Mhm. Oder wie da hat Twitter? Also, nee, jemand einen Bot geschrieben, der jedes Mal, wenn die Person eine Folge zu Ende gehört hat, das vertwittert. Ach, wenn er es zu Ende gehört hat? Also ist meine Vermutung. Okay, krass. Oder angefangen hat. Nee, ich gehe mal davon aus, zu Ende. Auf jeden Fall, ich hab's ihm persönlich gesagt, ich finde es mega spektakulär, dass man so offensichtlich sieht, wann jemand sich selbst im Ohr hat. Also ich meine, es ist ja diese Zahlen, die wir so halt irgendwie so und so viel Downloads und so viele Minuten gehört und halt irgendwie Interaktionen mit Leuten auf Twitter, Facebook, sonst wie. Aber konkret wirklich immer zu sehen, wann er die Folgen wirklich hört und wie viele Stunden am Stück er uns hört, das ist irgendwie echt nochmal was ganz Besonderes. Das ja, vor allem ist es auch manchmal so ein bisschen skurril, so keine Ahnung, man ist irgendwo unterwegs, ist gerade einem Einkaufen, plötzlich Nachricht, jemand hat deinen Podcast gehört und ich so, okay, cool. Naja, auf jeden Fall ist Sascha jetzt so angetan für uns, dass er eine Folge uns geschrieben hat. Oh, und die möchte ich euch vorlesen. Also ich möchte das jetzt nochmal zusammenfassen. Er hat uns eine Folge geschrieben und nein, war danach so angetan von uns, dass er uns jetzt nochmal eine Folge geschrieben hat. Nein, habe ich nicht, wenn du reinhörst. Ich habe ihm eine Folge gewidmet. Ach so. Über Colin McRae. Du warst das. Ich war das. Das hat er nicht geschrieben, das habe ich damals geschrieben. Warst du etwa auch begeistert von unserem Format und hast ihm dann... Ich war vor allen Dingen auch von Colin McRae begeistert. So, erstens, ich wurde am 12. Juli geboren, da habe ich das Jahr vergessen, und verstarb am 10. Oktober 1974. Da hat er das Jahr vergessen. Der Schlingel. 74? War da was? Wir sind Fußball-Weltmeister geworden. Aber Pia war 72. Wenn ich einfach vergessen habe, schaue ich das Geburtsjahr schnell noch nach. 1916. In meiner Jugend bis zum Jahr 1941 arbeitete ich als Schleifer im Arsenalwerk. Was schleift man denn da? Das ist echt eine berechtigte Frage und ich bin ja ein Fan von Arsenal London und ich habe echt keine Ahnung, was ein Arsenalwerk ist. Du hast dir aber auch nicht die Mühe gemacht, das zu überprüfen. Ja, das ist richtig. Okay, danke. Es hat bestimmt irgendwas mit Krieg zu tun. Ja, spektakulär ist tatsächlich der dritte Hinweis. Parallel dazu verteidigte ich erfolgreich meine Magisterarbeit und begann im Anschluss daran mein Studium der Geschichtswissenschaften. Verteidigt mit Waffengewalt oder? Tja, das die Frage kannst du im Lauf der weiteren Hinweise nochmal stellen, bitte. Okay. Denn viertens, im Zweiten Weltkrieg war ich Mitglied der Roten Armee und bekleidete den Rang eines Leutnants. 1942 wurde ich durch eine Mörsergranate verwundet und daraufhin aus dem Einsatz genommen. Passt jetzt aber nicht, wenn ich da frage, ob er das mit der Waffengewalt verteidigt hat. Ja, weil es im Zweiten Weltkrieg ist immer Waffengewalt, das ist echt doof. Aber schon mal hier in der Roten Armee, es ist schon mal hier du kein Du willst sagen, dass das ein entscheidender Hinweis? Kommt wahrscheinlich aus Russland. Ja. Nach meiner Genesung begab ich mich auf eine PR-Reise in die USA und wurde dabei zum ersten Sowjetbürger, der von einem amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt im Weißen Haus empfangen wurde. Wow. Warte mal. Krass, oder? So spät erst, das ist ja schon also krass. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ja, quasi. Ja, ja. War da jetzt eine Jahreszeit dran, wann der im Weißen Haus war? Also nach der 42 verwundet, daraufhin aus dem Einsatz genommen und nach meiner Genesung auf PR-Reise in die USA. Okay, also. Der Roosevelt war bis 45. Oder nicht? Also ich. Das ist, glaube ich, noch während des Weltkriegs gewesen, tatsächlich. Ja, ich war jetzt so ein bisschen, ich war jetzt gedanklich, glaube ich, übrigens falsch. Ich war jetzt so bei Kalter Krieg und Gorbatschow und so, aber das passt ja dann. Nee, das ist, dann nicht. Das ist quasi noch während Krieg und höchstens ein bisschen Ende nach. Ja. Okay. Dann möchte ich noch nicht lösen. Im Anschluss daran bereiste ich gemeinsam mit der Frau des Präsidenten Eleanor Roosevelt Nordamerika. Ich glaube, dann weiß ich's. Ellie, komm doch mal mit. Hat die Person sich durch etwas ausgezeichnet, durch die sich auch eine Person, und zwar die letzte, die wir in der letzten großen Folge besprochen haben, hat die sich in einem mit dem gleichen Instrument gut ausgekannt? Der Philipp will mir mit seinen Gegenhinweisen. Also das ist jetzt, ich kann gar nicht folgen. Ziemlich meta, was du hier sagst. Also, ich will ja Jürgen keine weiteren Hinweise geben, sondern dass du weitermachen kannst, wenn du magst. Also sehr, sehr unterschiedliche Kaliber, aber ja. Ja, gut. Möchtest du dann lösen, Philipp? Dann lasse ich Jürgen noch ein bisschen schmoren. Du hast mich sowieso unterwegs verloren. Nee, sowas mache ich aus Prinzip nicht. Ich betrachte diese Folge als gelöst. Ja, dann ist es Ludmilla Palitschenko. Ding. Das ist echt schade, dass du es mal wieder gelöst hast. So einer der häufigsten Sätze überhaupt, weil ich bin, die nächsten Hinweise sind nämlich wieder der Knaller. Weil ich hätte jetzt im siebten Hinweis, hätte ich nämlich gesagt, der amerikanische. Aber Sekunde, die Frage ist jetzt eher, Jürgen, sagt dir die Person was? Ja, dann, ich habe es so aufgebaut, dass ihr quasi sie nicht kennen müsst. So. Ich hab das so aufgebaut, was? Okay, ich kann sie nicht wirklich verorten, aber der Name ist mir schon begegnet. Also siebtens, der US-amerikanische Volkssänger Woody Guthrie schrieb zu meinen Ehren ein Lied. Der Text enthält unter anderem die Verse "The whole world will love her for a long time to come", ... Und dann wäre mein achter Hinweis, Philipp, weißt du, wie es weitergeht? Nee, da muss ich passen. "For more than 300 Nazis fell by your gun". Mhm. Das ist nämlich an der Stelle, die 7 hätte erstmal offenbart, dass es eine Frau ist. Und neunter Hinweis, ich war die berühmteste der rund 2000 weiblichen Scharfschützen in der Roten Armee, von denen lediglich etwa 500 den Krieg überlegten. In den Medien wurde ich lange Zeit als Lady Sniper bzw. Lady Death bezeichnet. Mein Name ist Ludmilla Michailova Palitschenko. Ich war eine russische Scharfschütze, zählte zu den effizientesten Scharfschützen des Zweiten Weltkriegs und bin zugleich die erfolgreichste Scharfschützin aller Zeiten. Die hat über 300 Abschüsse im Zweiten Weltkrieg. Ja, also dann weiß ich auch, wo mir der Name begegnet. Ich hatte es nicht parat, weil ich mir einfach zu schlecht Namen merken kann, aber die steht irgendwo ganz tief unten auf meiner Themenliste. Aber stand tatsächlich, bei mir auf der, die bereite ich jetzt noch als Hinweise vor Liste. Deswegen wusste ich es schon. Tatsächlich, ja. Jürgen, ich hätte auch noch einen weiteren Hinweis, der dir quasi noch hätte irgendwie aus dem Tiefen deines Gedächtnisses was helfen können. In Borderlands gibt es ein Sniper-Gewehr, das nach mir benannt ist. Na gut, in Borderlands gibt es ungefähr 3 Trillionen Sniper-Gewehre. Also das ist kein Argument. Das finde ich vor allem witzig, weil auf PC und PS3 heißt die Waffe Luida. Und auf Xbox One und PS4 heißt Ludmilla. Und ich frage mich, hä? Was zum Geier? Wieso ist denn die gleiche Waffe auf der PS3 anders benannt als auf PS4? Das macht keinen Sinn, Wikipedia. Das ist vielleicht dann eine andere Version von Borderlands, dem Spiel, aber so macht das keinen Sinn. Na ja, gut, vielleicht verbietet sich irgendwer Referenzen auf, keine Ahnung, Krieg, irgendwas in der Richtung. Also, dass das da irgendeine Plattformrichtlinie, aber dann könnte man es genauso gut generell ja umbenennen. Aber auf jeden Fall, der erste Sowjetbürger, der von dem amerikanischen Präsidenten empfangen wurde, ist ein weiblicher Scharfschütze aus der Sowjetunion. Interesting. Natürlich der Hinweis, dass sie dann mit der Frau des Präsidenten unterwegs war, das hat auch schon ein bisschen in die Richtung, das könnte eine Dame sein, ja, geleitet, wenn ich es mir so recht überlege. Es wäre alles andere zu der damaligen Zeit, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich war ein heißer Latin-Lover und war mit der Präsidentin-Gattin unterwegs. Ich finde es ja so lustig, dass, wenn du überlegst, wenn so ein, ja, die Präsidenten von mehreren Ländern treffen sich und dann auch Frau Merkel dabei ist und dann so ein, ja, wir machen hier so Abendprogramm für die jeweiligen Partnerinnen dazu, dass dann ja eigentlich immer der Mann von Merkel da irgendwo mitdackelt. Und dass, wenn so die Idee ist, ja, irgendwie die Damen gehen dann shopping und wir zeigen hier rum, dass dann immer er mit der in der Gegend rumlatscht. Macht er das? Weiß man das? Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich meine, es ist ja auch wirklich nicht mehr so, oder was heißt nicht mehr, es ist ja überhaupt nicht so, dass Deutschland das einzige Land wäre mit einem weiblichen Staatschef. Jetzt habe ich gedacht, du sagst, es ist ja wirklich auch nicht so, dass Männer nicht shoppen gehen können. Ja, auch das. Shopping! So, ja, cool, oder? Ich bin schwerstens begeistert. Danke, vielen Dank, Sascha. Sascha. Und Respekt und Kudos einmal mehr, Kollege Weißmann. Jo. Und in diesem Sinne, tschüss. Ciao.